Zimmermann. Bei wem lassen Sie waschen? Ich frage aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie waschen, putzen, flicken, weil Ihr Mann der Herr denn bist, immer schick gekleidet ist. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie kochen? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie kochen, rösten, backen, weil Ihr Mann das seh auch ich, ist so mager wie ein Strich. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Mein Mann wird dicker, mein Mann ist längst nicht mehr elegant. Mein Mann schuftet, aber die Rechnung zahl ich. Abend für Abend dreh ich allein mein Gesicht zur Wand. Und wenn er kommt, hat das Geschäft im Kopf anstatt mich. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie lieben? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie lieben, küssen, streicheln, weil Ihr Mann der arme Wicht sitzt zu Hause und rührt sich nicht. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie quälen? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie quälen, foltern, martern, weil bestimmt Ihr armer Mann eine Peitsche brauchen kann. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Mein Mann ist rüstig, mein Mann ist immer noch kerngesund. Jeden Abend arbeitet er bis nach 10. Neulich, da ging ich ihn noch besuchen zu später Stund und hab ihn dort mit seiner Sekretärin gesehen. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie töten? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie töten, morden, richten? Mein Mann putzt schon sein Gewehr. Ich muss schneller sein als er. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Sagen Sie, Frau Zimmermann, wo lassen Sie begraben? Estem a les portes de la factoria dels 80, la música de tota una generació que ens acompanya amb el millor disco, el millor soul, el millor funk, el millor grup de tota una generació musical com aquesta. Ens perdem amb altres anys, ho hem fet amb els 70 moltes vegades i també amb els 90, però en aquesta ocasió anem una mica més enllà. A finals dels 60 i els anys 70, Alemanya amb un poderós moviment de música que ens acompanyava i que ho feia a través de la millor de la música beat, groove, disco, funk alemanya. Cantada amb Alemanya, com heu pogut escoltar amb Tootsie Kweppers i aquest tema que no pronunciaré gens bé que es deia Sagan C. Frau Zimmermann, o per exemple també a continuació amb Sue Kramer, amb Diego Nelidve o Marianne Ment amb Jedahat, amb Anders Schmai. Disculpeu-me els que parlem alemany, però això sí, balleu amb nosaltres a la factoria dels 80. Grüne Witwe sitzt da wie eine Spinne, die drauf wartet, dass was geschieht. Sie fleht die Alltagssätze und du gehst in ihre Netze, wenn es dich einmal nach draußen zieht. Sie zieht dich an Land, gibst du ihr nur die Hand, denn sie hat nicht gerade Arbeitswut. Sie findet dich alltäglich, doch das Leben nur erträglich, gibst du ihr ein wenig frisches Blut. Erst laubt sie dich aus und dann wirft sie dich raus und hält erstmal ihren Mittagsschlaf. Und steht dann der Göttergatte kurz nach 7 auf der Matte, findet er sein Weibchen treu und brav. Die grüne Witwe, sie lebt wie eine Madde im Speck. Ah, ah. Sie bleibt stuck kleben am fettem Leben und vor Schreck läuft ihr Mann ihr mit einer grünen Witwe weg. sie sich als Püppchen und mal kocht sie sich ein Süppchen und schätzt sich um andere Leute mit. Sie ist jenes Biest, das du stets übersiehst, denn sie ist das Heimchen hinterm Herd. Du bist gern Kost, war ich da und die Kost war auch schon schlechter, sagst du dir und schon nicht so verkehrt. Sie jagt ihre Zähne ziemlich tief in deine Vene und bist du am Ende deiner Kraft. Findet sie, es wäre schade, doch du schmeckst nach Limonade und verdünnt dich mit Tomatensaft. Wow, die grüne Witwe, sie lebt wie eine Madel im Speck. Sie bleibt schon kleben, abwärts im Leben und vorschnell läuft ihr Mann eben mit einer grünen Witwe weg. Wow, wow. Schwarzen Tee. Sie richtet ihre Löckchen und sie ordnet seine Söckchen und tut keiner Menschenseele weh. Sie läuft mit Gespür ihre Hausfrauenkühe, aber wenn sie rote Beete sieht, dann kriegt sie lange Zähne oder manchmal auch Migräne, doch für ihn ist da kein Unterschied. Ihr Mann ist der Mann, aber mehr ist nicht daran und außerdem hält er sie knapp, denn sie ist nun einmal leider unter uns ein Halsabschneider und bei ihm, da schnitt sie nie gut ab. Denn sie ist nur einmal leider unter uns ein Halsabschneider und bei ihm, da schnitt sie nie gut ab. Denn sie ist nur einmal leider unter uns ein Halsabschneider und bei ihm, da schnitt sie nie gut ab. Oh yeah! Sie bleibt schon kleben, abwärts im Leben und vor Schreck und vor Schreck läuft ihr Mann. Deiner grünen Witwe. Jeder hat einen anderen Schmäh. Einer kommt mit L'Amour. Da hab ich schon genug. Das ist eine alte Tour. Jeder hat einen anderen Schmäh. Kommt mit der Gewalt, der Schmäh lässt mich kalt, wenn mir die Gewalt halt nicht gefällt. Einer kommt mit Marie, nix, einer spielt mir ein Jass. Blödsinn, das ist für mich nix, sowas macht mich nicht heiß, weil ich weiß, jeder hat einen anderen Schmäh. Der mir nicht imponiert. Und dann ist passiert, dass einer gar nichts probiert. Und dann braucht er auch nichts sagen. Und dann hat er mich beim Kragen. Und dann spür ich's da im Magen. Was da passiert ist, ist ganz neck. Und die ganze Welt wird schöner. Er braucht keine Marie, nie, und er spielt bei kein Jass. Blödsinn, er ist für mich klasse, nur für ihn bin ich heiß. Weil ich weiß, jeder hat einen anderen Schmäh, der mir nicht imponiert. Und dann ist passiert, dass einer gar nichts probiert. Er schaut mich an und muss mir gar nichts sagen. Er schaut mich an und hat mich schon beim Kragen. Und auf einmal gespür ich's da im Magen. Das, was da passiert, das ist kein Schmäh. Die ganze Welt, die wird auf einmal schöner. Und auf einmal fängst du auf alle Männer. Und du siehst die Vögel blühen. Seguit amb els ritmes, després d'haver començat amb ritmes alemanys i ho hem fet amb la bona música de Casey and the Sunshine Band i el Shake, Shake, Shake, Shake Your Vote i la banda formada el 1973 a Miami, una de les millors bandes de disco, funk, rhythm and blues, pop rock o dance. Richard Finch i el vocalista i líder Harry Wayne Casey ens acompanyaven. També ara, amb els darrers instants, Smokey Robinson, quin personatge tan fantàstic, ens acompanyava amb aquest cruising. Què tindrem a continuació a la Factoria dels 80? Us proposo a Ross Royce amb Car Wash, aquest grup de disco funk fundat a Los Angeles, a Califòrnia el 1973 i que en un principi van treballar com a banda acompanyant d'Edwin Starr. I després també escoltarem a Cole and the Gang, un dels grans clàssics del rhythm and blues del soul i del funk. De Jersey City, de Nova York, fundats el 1964, ens portaran el Ladies Night. Thank you.

take me to Funkatown. Won't you take me to Funkatown? Won't you take me to Com els en recordem veritat, i ho fem a la factoria dels 80, Lips and Ink amb Funky Town, una cançó recordadíssima en les seves versions més curta, més de single, o la seva versió més llarga. Avui ens hem de cantar cap a la versió més curta d'aquest tema que ens va fer brillar, a base de bé, amb el seu moment. Lips and Ink amb Funky Town o Santa Esmeralda, aquests precursors del disco flamenc que va irrompre els escenaris l'any 1977 amb els seus èxits The House of the Rising Sun o Quasimodo Sweet. Liderats per Leroy Gómez, els escoltem en Don't Let Me Be Misunderstood. Genial, no? És la factoria dels 80, sense oblidar els nostres orígens. Ens tornarem molt romàntics ara, a continuació, en la música dels Four Tops, Ain't No Woman Like I've Got. Have made her just for me. When she smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. Ooh. Ain't no woman like the one I've got. Woman, it don't come better. To make her happy doesn't take a lot. She don't ask for things, no damn reasons.

Hem gaudit de músiques diferents amb aquests passats minuts, però tot això recordant-los excepcionalment, els Four Tops, una d'aquelles bandes més increïbles de tots els temps, en doo-wop, jazz, soul, rhythm and blues, disco, adult, contemporani, molt més, i també rock psicodèlic, amb el seu moment, fundats a Detroit, a Michigan, com els Four Rains, ens han acompanyat en Ain't No Woman Like I've Got. I després, Millie Jackson, amb el tema que s'anomenava Hearts So Good, la cantant de soul, R&B, Quiet Storm i disco, nascut del 1944 a Thompson, a Georgia. Els GQ ens han acompanyat també amb aquesta Disco Nights tan fabulosa que ara finalitza i que ens aportaven de fet una de les millors bandes fundades al Bronx el 1970, dels anys 70, amb funky disco amb el seu repertori. I com acabarem? Doncs ho farem amb la música que ens porta Eddie Kendricks, i ho farà d'una manera excepcional per fer-nos ballar una bona estona amb els seus ritmes musicals. Eddie Kendricks ens acompanyarà amb el Keep on Tracking, que d'aquí uns moments també es podrem sentir. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, amb aquest personatge de Union Springs, d'Alabama, on va néixer el 1939. Us diem fins la propera ocasió a la Factoria dels 80, la música de tota una generació.